Die Gerüchteküche brodelt. Sehr, sehr heiß. Viele Köche labern. Und verderben den Brei. Sie halten sich für fein. Voll im Schiff. Doch servieren sich nur Schein. Auf dem goldenen Tablett. Leute erzählen viel Scheiße, warum? Kein Plan. Sie haben nichts Besseres zu tun. Hab gehört, mein bester Homie wär in Age krepiert. Mit wem hab ich dann vorhin telefoniert? Hab gehört, mein Vater wär ein Terrorist. Ich weiß nur, dass Antiquitätensammler ist. Alles Märchen, fuck, alles Palaver. Jedes Wort aus deinem Mund ist nur Abracadabra. Du hast etwas gehört, dicht ist noch etwas hinzu. Sag mir bitte, warum? Denkst du jetzt, du bist cool, du bist ein Spast? Weil du Tatsachen verdrehst und mit deinen Lügen wie so oft am Zeiger drehst, ich hör dir nicht mehr zu. Du laberst nur Kacke, kann das echt nicht mehr hören. Sonst krieg ich ne Macke, aus deinem Maul kommt ne Shit. Halt die Backen, Mann, erzähl keine Lügen und geh lieber kacken. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für fein und voll im Geschäft. Sie servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für fein und voll im Geschäft. Doch servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah. Ich weiß, weiß, weiß, du weißt n Scheiß, keiner deiner Weisheiten zeigt Beweis. Die Peinlichkeit deiner Laberei befreit deinen mitleidigen Geist, der nur Zeit vertreibt. Deine Scheinheiligkeit zeigt deinen Neid, beweist, du hast keine Zeit zwischen Freund und Feind. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du feige bleibst. Wie viele sind schon reingefallen auf deine Unwahrheit? Ich kann nicht freundlich sein, du und deine Lüge rein. Du vertreibst üblen Scheiß, ich will nicht übertreiben. Du brauchst Aufmerksamkeit um jeden Preis, ich weiß. Du schneidest in dein eigenes Fleisch, sorg mal für Klarheit. Du Schwätzer, erreichst zur Zeit keine Einigkeit und treibst dein Beil in deinen eigenen Freundeskreis. Es zeigt, du musst so einsam sein in deiner Einsamkeit. Es ist vorbei, es reicht, du hinterfotziges Schwein. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für Feine und voll im Geschäft. Sie servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für Feine und voll im Geschäft. Doch servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah. Ich bin im Gerede, sie kauen sich die Nägel. Sie wären gerne wie ich, eben ein gesegnetes Wesen, das niemals ein Blatt vor den Mund nimmt. Sag's mir ins Gesicht, laber keinen Unsinn. Keiner traut sich mir die Meinung zu geigen, Probleme anzusprechen und Haltung zu zeigen. Halbwahrheiten verbreiten über mich und meine Fam. Doch keiner kann beweisen, dass er mich wirklich kennt. Es ist ein Trend, nein, es ist keine Wahrheit, denn mir reicht's. Hab deine Scheiße hier leid und dein Scheiß zeigt mir, dass du scheiße bleibst. Und dein Fleiß dabei zeugt von Einsamkeit. Du redest ohne zu überlegen, auf dein Gelaber kann keiner was geben. Dein Wort ist nicht wert, auf die Waage zu legen. Doch solange wir bestehen, habt ihr was zu reden. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für Feine und voll im Geschäft. Sie servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah. Die Gerüchteküche brodelt sehr, sehr heiß. Viele Köche labern und verderben den Brei. Sie halten sich für Feine und voll im Geschäft. Doch servieren sich nur Scheiß auf dem goldenen Tablett. Yeah.